Peter Maywald. Herrn Karpeks Tageslauf. Jeden Morgen steht Herr Karpek sehr früh auf und geht die Sonne putzen. Dazu benötigt er eine Leiter, einen Eimer mit reinem Wasser gegen die Sonnenflecken und Sonnenmilch und Sonnencreme für den Glanz. Guten Morgen, Sonne, sagt Herr Karpek dann jeden Morgen. Geh bitte auf, ein neuer Tag beginnt. Was die Sonne dann auch tut. Natürlich gibt es auch Nachbarn, die sagen, dass Herr Karpek jeden Morgen seine Leiter nur am Gasthaus zur Sonne aufstellt und das goldene Gasthausschild, in dessen Mitte sich eine Sonne befindet, putzt. Aber so ganz sicher ist das nicht. Schließlich ist die Sonne noch jeden Tag, nachdem Herr Karpek von seiner Putzarbeit zurückgekommen ist, aufgegangen, und zwar glänzend. Um 8 Uhr geht Herr Karpek in den Stadtpark und hört ein bisschen das Gras wachsen. Das Gras findet nämlich wenig Gehör unter den Menschen. Oder hat einer von euch schon einmal das Gras wachsen gehört? Und das Gras ist darum sehr einsam und freut sich über jeden, der ihm beim Wachsen zuhört. Natürlich gibt es auch Nachbarn, die sagen, dass der Herr Karpek ein Faulenzer ist, der schon morgens im Stadtpark herumlungert, während sie arbeiten gehen müssen. Aber das macht Herrn Karpek nichts aus. Schließlich weiß er mehr Geschichten vom Gras, das er wachsen hören kann, als jeder andere in unserer Stadt. Dann erzählt Herr Karpek vom Mut der Grashalme, die sich immer wieder aufrichten, wenn sie getreten werden. Oder er erzählt von der großen Geduld des Grases, das über alles wachsen kann. Am Ende sogar über die Menschen. Herr Karpek kann nämlich auch das Gras im Nordfriedhof wachsen hören. Um 9 Uhr steht Herr Karpek auf dem Schulhof. Es ist große Pause und Herr Karpek zieht ein Gespräch aus der Tasche und schenkt es Richard und Paul, die schon seit langem nicht mehr miteinander sprechen, weil sie zerstritten sind. Nun sprechen die beiden Streithähne wieder miteinander und wundern sich, dass sie das nicht schon viel früher gemacht haben. Denn sie haben sich viel zu sagen. Und Herr Karpek geht lächelnd weg. Wie gut, dass ich immer ein gutes Gespräch in meiner Tasche habe, denkt Herr Karpek. Und schenkt auch den Leuten eines, die stumm an der Haltestelle stehen und auf die Straßenbahn warten. Natürlich gibt es auch Nachbarn, die sagen, dass Herr Karpek nichts anderes als ein Schwätzer ist und die sich den Mund fusselig reden, über Herrn Karpeks Unart immer und zu jeder Zeit ein Gespräch aus der Tasche zu ziehen. Aber vielleicht ist ja das Gespräch der Nachbarn über Herrn Karpek auch nur ein Gespräch, das Herr Karpek aus seiner Tasche gezogen hat. Um 10 Uhr verkauft Herr Karpek schöner Seerohre und rosarote Brillen in der Fußgängerzone. Schöner Seerohre, schöne, schöner Seerohre, rosarote Brillen, ruft Herr Karpek. Leute, kauft schöner Seerohre und ihr habt mehr vom Leben. Warum denn immer alles nur schwarz sehen vor lauter Trauer und Enttäuschung? Warum denn immer nur alles grün oder gelb sehen vor lauter Neid oder alles rot sehen vor lauter Wut? Durch meine rosaroten Brillen sieht alles ganz anders aus. Greift zu, solange der Lebensvorrat reicht, ruft Herr Karpek und wedelt den Vorübergehenden mit seinen Brillen und Seerohren vor den Augen herum. Natürlich gibt es auch Nachbarn, die sagen, dass Herr Karpek ein Spinner ist und ein Träumer dazu und dass das Leben eben so ist, wie es ist. Schöner Seerohre her, rosarote Brillen hin. Aber alle, die einmal durch Herrn Karpeks schöner Seerohr geblickt haben oder durch seine rosarote Brille, sehen das natürlich anders. Um 12 Uhr geht Herr Karpek Mittagessen. Herr Karpek geht immer ins Gasthaus zur goldenen Sonne Mittagessen. Guten Tag, Herr Karpek, sagen dann alle Kellner, die ihn kennen. Was darf es denn heute sein? Heute möchte ich einen Mittag essen, sagt Herr Karpek, aber einen schönen, leicht angebratenen Mittag, der noch nicht ganz durch ist. Dazu sonnengelbe Luftkartoffeln und blaue Himmelserbsen als Tagesgemüse. Sehr wohl, Herr Karpek, sagen dann die Kellner des Gasthauses zur goldenen Sonne und bringen ihm einen schönen, leicht angebratenen Mittag, der noch nicht ganz durch ist, dazu sonnengelbe Luftkartoffeln und blaue Himmelserbsen als Tagesgemüse. Manchmal, wenn ein Fremder im Gasthaus ist und wenn er sieht, wie Herr Karpek sorgfältig mit Messer und Gabel von einem leeren Teller isst, wird Herr Karpek gefragt, was essen Sie denn da? Du liebe Güte, sagt Herr Karpek dann und lässt sich beim Essen nicht stören. Das sehen Sie doch. Ich esse einen schönen, leicht angebratenen Mittag, der noch nicht ganz durch ist, dazu sonnengelbe Luftkartoffeln und blaue Himmelserbsen als Tagesgemüse. Das ist sehr schmackhaft und preiswert und ich kann es Ihnen nur empfehlen. und alle Kellner im Gasthaus zur goldenen Sonne lachen und nicken dann dazu. Natürlich gibt es auch Nachbarn, die sagen, dass Herr Karpik nicht in das Gasthaus zur goldenen Sonne gehört, sondern in ein Kopfkrankenhaus, weil er im Gasthaus den Betrieb stört und anderen Leuten, die richtig im Kopf sind, die Plätze wegnimmt. Aber da widersprechen die Kellner im Gasthaus zur goldenen Sonne und sagen, dass Herr Karpik dort längst zu einer Berühmtheit und Sehenswürdigkeit geworden ist und dass es sogar Leute gibt, die nur seinetwegen ins Gasthaus kommen. Und sie servieren ihm jeden Tag, wenn er es wünscht, um 12 Uhr einen schönen, leicht angebratenen Mittag, der noch nicht ganz durch ist, dazu sonnengelbe Luftkartoffeln und blaue Himmelserbsen als Tagesgemüse. Nach dem Mittagessen beschließt Herr Karpik, ein Nickerchen zu machen. Aber woher ein Nickerchen nehmen, wenn nicht stehlen? So geht Herr Karpik zu seinem Nachbarn, dem Herrn Wühlbrand, und ruft: »Herr Wühlbrand, Herr Wühlbrand, wie wäre es mit einem Nickerchen?« »Keine Zeit, keine Zeit«, ruft dann Herr Wühlbrand. »Ich muss noch 20 Rechnungen schreiben und 30 Aufträge ausführen und 40 Arbeiten machen.« »Aber, Herr Wühlbrand«, sagt dann Herr Karpik, »wenn Sie Ihr Nickerchen nicht brauchen, geben Sie es doch einfach mir. Ich habe genügend Zeit.« Und Herr Wühlbrand, um Herrn Karpik loszuwerden, wirft ihm ein Geldstück zu und Herr Karpik verbeugt sich vielmals und sagt: »Danke, Herr Wühlbrand, für das Nickerchen. Danke, Herr Wühlbrand«, und macht sich davon. Natürlich gibt es auch Nachbarn, die sagen, dass Herr Karpik ein Tagedieb und ein elender Schmarotzer ist, der schwer arbeitende Leute bei ihrer Arbeit stört. Aber Herr Karpik sagt: »Was kann ich dafür, wenn andere Leute keine Zeit für ein Nickerchen finden und es mir abgeben?« Nachdem er sein Nickerchen gemacht hat, ist es für Herrn Karpik Zeit, die Abendsonne blutrot anzumalen. Herr Karpik liebt Naturfarben und er geht ins Farbengeschäft Brümmer und sagt: »Ich brauche einen Liter prächtiges Sonnenabendrot, am besten 2 Liter. Aber es muss schon ein richtiges, tiefdunkles Sonnenabendrot sein, nichts Verdünntes, Blassrotes. Am besten Burgunder. Denn die Leute aus Burgund, das weiß Herr Karpik, machen das beste, tiefdunkle Sonnenabendrot der Welt. Und für die Sonne seines Lebens ist Herrn Karpik nur das Beste gut genug.« Natürlich gibt es auch Nachbarn, die sagen, dass Herrn Karpiks Farbengeschäft in Wirklichkeit das Weinhaus Küssnacht ist. Aber es gibt auch manche Leute in unserer Straße, die abends sagen: »Schau mal, Mutter, was wir heute Abend wieder für ein schönes, tiefdunkles Sonnenabendrot haben.« Da ist Herr Karpik wohl wieder sehr fleißig gewesen. Nachdem Herr Karpik nun sein Tagwerk getan hat, ist er sehr müde. Aber er hat dennoch Mühe, Schlaf zu finden, denn in seinem Kopf gehen noch allerhand Gedanken und Geschichten herum. »Schlaf, wo bist du?« ruft dann Herr Karpik laut durch die Nacht und kann seinen Schlaf nicht finden, weil der sich irgendwo versteckt hält, jedenfalls solange noch in Herrn Karpiks Kopf Gedanken und Geschichten herumgehen. »Meine Güte, Schlaf, so komm doch«, ruft Herr Karpik dann immer wieder und laut durch die Nacht. Manchmal singt er sich auch ein Schlaflied vor, um den Schlaf herbeizuzwingen. Oder er zählt laut die Wolkenschäfchen, die an seinem Schlafzimmerfenster vorüberziehen. Manchmal muss sich Herr Karpik 10 Schlaflieder vorsingen, bis er in den Schlaf kommt. Oder er muss laut bis 1387 zählen. Dann schläft Herr Karpik glücklich und zufrieden ein und hat die schönsten Träume. Herrn Karpiks schönster Traum ist, dass ihn alle seine Nachbarn gern haben. Und zu seinem Glück träumt Herr Karpik diesen Traum fast jede Nacht. Natürlich gibt es auch Nachbarn, die sagen, dass Herr Karpik ein Nichtsnutz und ein ärgerlicher Nachtruhestörer ist, weil er sich seine 10 Schlaflieder sehr laut vorsingt und noch lauter bis 1387 zählt. Aber es gibt andere, die erzählen sich seine Geschichte und seine Geschichten gerne oder singen seine Schlaflieder oder zählen, wenn sie nicht einschlafen können, bis 1387 und schwören, dass das funktioniert und dass Herr Karpik der einzige Erfinder der einzig wirksamen Einschlafzahl ist. Er singt laut Gute-Nacht-Lieder und zählt sich selbst in den Schlaf. Diesen Einschlaftrick, den könnt ihr nachmachen, aber er funktioniert natürlich nur, wenn ihr wirklich bis 1387 zählt, ist ja klar. Das war die Geschichte Herrn Karpiks Tageslauf. Peter Maywald hat sie sich ausgedacht und Florian Tabor hat sie für euch gelesen. Und jetzt gibt sich hier gleich eine echte Prinzessin die Ehre. Sie wohnt in einem Schloss und hat ganz viele Schätze. Und der allergrößte, Der ist aus purem Gold. Prinzessinnen, die sind auch nicht anders als andere Kinder. Sie gehorchen manchmal ihren Eltern nicht, sie spielen gern und die meisten von ihnen mögen Tiere. So ist es auch bei der Prinzessin, von der ihr jetzt hört. Die macht durch Zufall Bekanntschaft mit einem ganz niedlichen kleinen Tier. Das strampelt und wehrt sich mit den Füßchen. Und sein Bäuchlein ist prall und glatt und warm. Es hat kleine Ohren an einem dicken Kopf. Es hat einen Stummelschwanz, der zittert vor Kälte. Klingt süß, aber das Tier scheint nicht so ganz glücklich zu sein. Und es hat ein breites, rosiges Mäulchen. Da passen 7 Küsse drauf. Und das breite, rosige Mäulchen, das weint. Warum dieses Wesen mit dem rosigen Mäulchen dermaßen traurig ist und was die Prinzessin dagegen unternimmt, das hört ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Prinzessin Wachtelei mit dem goldenen Herzen. Ein Märchen von Albert Wendt. Es war eine Jungfrau, rund und fein. Die hatte Pünktchen und Tupfen im Gesicht und am Kleid. Und darum hieß sie Wachtelei. Und weil ihr Papa ein König war, hieß sie Prinzessin Wachtelei. Prinzessin Wachtelei war weithin berühmt, denn sie hatte ein goldenes Herz. Und das war nicht nur so dahingesagt. Ihr Herz war echt. Es war geschmiedet aus echtem Gold, von 7 Schmieden nach genauem Plan. Es rollte auf 4 Rädern, wie ein kleiner Wagen. Es hatte eine Deichsel mit Griff. Es hatte ein Fenster, um nachzusehen, was darin war. Und es hatte eine Tür zum Auf- und Zumachen. Und in dieses Herz legte die Prinzessin alles hinein, was sie sehr lieb hatte. Das Türchen zum Herzen aber hielt sie fest verschlossen. Denn sie wusste genau, dass man sein Herz nicht überall öffnen darf. Man darf es nicht öffnen, wenn es zu laut ist. Man darf es nicht öffnen, wenn alles husch, husch schnell gehen muss. Und man darf es nicht öffnen, wenn ein König in der Nähe ist. So ein König, der muss nämlich immer regieren, überall nach dem Rechten sehen, sich in alles einmischen. Und auch in den Herzen will er herumregieren. Darum ging Prinzessin Wachtelei jeden Tag hinaus auf eine Wiese. Ja, hier ist es schön. Hier ist eine Wiese und eine Wiese macht keinen Krach. Sie macht Hundeblumen und Schmetterlinge, Maulwurfshügel und Verstecke für die Vogeleier. Doch was sie auch macht, sie macht es ganz langsam und sie macht es leise. Hier ist ein Fluss, der macht auch keinen Krach. Er gluckst nur manchmal und murmelt vor sich hin. Ja. Ja, hier ist es gut, hier kann ich es wagen. Hier kann ich mein Herz öffnen. der Froschkönig der Nacht. Wer bist denn du? Wer ich bin, das ist leicht zu erraten. Bin ich eckig? Nein. Bin ich dreckig? Nein. Bin ich rund und fein? Ja. Hab ich Pünktchen und Tupfer, ja, im Gesicht und am Kleid? Ja. Seh ich aus wie ein Wachtelei, darum heiß ich Wachtelei. Yeah. Und weil mein Vater ein König ist, heiß ich nämlich Prinzessin Wachtelei. Und ich habe ein goldenes Herz. Aus echtem Gold. Geschmiedet von 7 Schmieden nach genauem Plan. Es rollt auf 4 Rädern mit Reifen aus Gummi, damit es nicht holpert und stolpert. Es hat eine Deichsel mit Griff zum Festhalten und Mitnehmen. Es ist gut gefedert, damit es beim Rennen nicht gar zu hoch hüpft. Es hat ein Fenster zum Nachsehen, was alles drin ist. Und es hat eine Tür zum Auf- und Zumachen. Kurz, ein Herz geschmiedet aus Gold, das auf Rädern rollt, mit einem Türchen dran, das man aufmachen kann. Aber ein Herz darf man nicht überall aufmachen. Man darf es nicht öffnen, wenn es zu laut ist. Man darf es nicht öffnen, wenn es husch, husch schnell gehen muss. Und man darf es nicht öffnen, wenn ein König dabei ist. So ein König, der muss regieren. Überall nach dem Rechten sehen. Ja, das muss im Land er. Sonst geht alles durcheinander. Ja, das muss im Land her, sonst geht alles durcheinander. Man muss sich in alles einmischen. Und kaum hat man sein Herz geöffnet, schon will er im Herzen herumregieren. Und man darf sein Herz nicht öffnen, wenn ein frecher Kerl in der Nähe ist. So einer wie der Trommler im Schloss. Der Trommler, der Schuft, der hat es gewagt. Der hat doch tatsächlich mein Herz, mein goldenes Herz, ganz frech berührt. Er kam immer näher und jeden Tag näher. Und eines Tages, da sprach er mich an. Schön Wachtelei mit Pünktchen und Tupfen. Ich will dir trommeln, du sollst mir hupfen. Und dabei hat er mein Herz berührt und ich hab geschrien. Ich habe nach meinem Papa geschrien. Papa, König, der Trommler wird frech. Er will mir trommeln und ich soll ihm hupfen. Wirf ihn in den Kerker und seine Trommel hinterher. Doch mein Papa, der König, der hat nur gemurrt. Na ja, der Kerker ist so ein Ort. Na ja, ich werd mal ein Wort unter Männern mit ihm reden. Und er wollte ihn nicht einsperren. Und da hab ich den König um meinen Finger gewickelt. König ein Bild und der Trommler wurde verjagt und verbannt über den Fluss ans andere Ufer. Dort trommelt er nun und ruft nach mir. Hört ihr? Er kann mit der Trommel alles sagen, aber ich sage euch nicht, was er sagt. Vergiss meine Pünktchen, vergiss meine Tupfen. Niemals werd ich dir. Das hat ihm die Sprache und die Trommel verschlagen. Jetzt ist es still. Jetzt ist es gut. Die Wiese flüstert. Und der Fluss murmelt. Und ich öffne mein Herz, das geschmiedet aus Gold auf Rädern rollt, mit einem Türchen dran, das man aufmachen kann. Hier ist das Bild vom König. Ich habe es lieb. Es nimmt auch nicht viel Platz weg. Hier habe ich aber ein viel größeres Bild. Das habe ich noch lieber. Das ist eine sehr schöne Eule. Sie soll für immer in meinem Herzen sein. Und das hier sind gute Stöcke. 100 Stöcke. Und einer glitzert sogar. Der König sagt Zepter zum Stock und fuchtet ihn wild herum. Wer ein goldenes Herz hat, der braucht auch Stöcke zum Kämpfen und zum Bauen und um sie in den Fluss zu werfen. Das hier ist ein gutes Zelt. Es hat viele Löcher und riecht wie ein Sommerhaus. Der König denkt, es wäre sein Hemd für die Nacht. Das ist eine Bommel. Die größte und weichste Bommel der Welt. Die bommelte oben auf meinem Papa auf seiner Sonntagsmütze aus Blech. Und das hier ist ein sehr scharfer Hundezahn. Hat nicht jeder. Ein Schalter. Knick an, knick aus, knick an, knick aus. Und als letztes vom tiefsten Grunde meines Herzens. Moment, schütte es aus. Ein wunderbares Knie. Ich habe es im Bad gefunden und vom Wasserrohr geschraubt. Damit kann ich um die Ecke sehen. Ich kann damit trompeten. Und ich kann es blank reiben. So. Jetzt wird mit all dem gespielt. Spiele, Spiele, Spiele. Und jetzt wird alles wieder eingepackt. 1, 2, 3. Prinzessin Wachtelei hat in ihrem Herzen einen großen Schatz. Eine Eule, ein Knie, eine Bommel, ein Bild und einen scharfen Hundezahn. Ein löchriges Zelt, ein Schalter, Knickknack und 100 gute Stöcke. 1, 2, 3. Prinzessin Wachtelei hat in ihrem Herzen einen großen Schatz. Ich höre was Schlimmes. Es wimmert, es schluchzt. Es weint hier wer? Die Wiese knistert und wispert und flüstert, aber sie weint nicht. Der Fluss murmelt und gluckst und sehnt sich, aber er weint nicht. Hey, frecher Trommler, weinst etwa du? Nein, nicht. Selber, alles selber. Selber, du fleckiges Huhn mit einer Rumpelkarre. Hey, König, weinst du? Nein, dem König geht's gut. Der König schreit. Wo ist meine Bommel? Wo ist mein Stock? Wo ist mein Hemd? Und wo ist mein Knie? Wer? Was? Wie? Also weint hier etwas, das ich nicht kenne. Also ist es ein fremdes Weinen. Halt ich die Ohren zu, ist es weg. Jetzt ist es wieder da. Tralala. La la la. Da ist es weg. Jetzt ist es wieder da. Geh ich fort, dann bleibt das Weinen allein zurück und hört nie mehr auf. Ich gehe nicht fort. Ich bin doch nicht eckig. Ich bin doch nicht dreckig. Ich heiße doch nicht Prinzessin Schiefe Kiste. Nein, ich bin rund und fein. Ich heiße Prinzessin Wachtelei und ich habe ein goldenes Herz. Hier ist es, das große Weinen. Es kommt aus einem ganz kleinen Tier. Das strampelt und wehrt sich mit den Füßchen. Und sein Bäuchlein ist prall und glatt und warm. Es hat kleine Ohren an einem dicken Kopf und aus winzigen Äuglein rollen große Tränen. Es hat einen Stummelschwanz, der zittert vor Kälte. Und es hat ein breites, rosiges Mäulchen, da passen 7 Küsse drauf. Und das breite, rosige Mäulchen, das weint und weint und weint. Das Weinen ist so groß, weil die Angst so groß ist, weil der Hunger so groß ist und weil das Frieren so groß ist. Braucht was zum Essen. Wer friert, der braucht ein Bett. Und wer ein Herz hat, das geschmiedet aus Gold, auf Rädern rollt mit einem Türchen dran, das man aufmachen kann, der hat auch Schutz und Essen und Bett für ein kleines verlassenes Tier. Zwei, drei, Prinzessin Wachtelei schüttet aus dem Herzen in das kühle Gras eine Eule, ein Knie, eine Bommel, ein Bild und einen scharfen Hundezahn, ein löchriges Zelt, einen Schalter Knickknack und 100 gute Stöcke. So. Und jetzt wickle ich mein kleines Tier ins löchrige Zelt und lege es sacht in mein goldenes Herz. Eins, zwei, drei, Prinzessin Wachtelei hat in ihrem Herzen ein armes kleines Tier. Das soll dort immer wohnen, damit es keine Angst mehr hat. Nicht hungert und nicht friert, nicht hungert und nicht friert. Nein, mir kommt ins Haus kein Tier. Das wird schwer. Nein, bring es weg. Ein Tier stinkt und macht Dreck. Das wird sehr schwer. Nein, das ist zu viel. Ein Tier ist kein Zeug und auch kein Keine Bange, ich schaffe ihn. Und weiß auch schon wie. Ich werfe ihm seinen alten Plunder vor die Füße. Und da, und da. Meine Bommel, mein Stock, mein gutes Knie. Na ja, vielleicht später einmal. Ist doch besser als nie. Und Mein Bild kommt da geflogen. Ach, Kind, ich fürchte fast, ich habe dich verzogen. Na, meinetwegen, behalt dein Tier, hast meinen Segen. Doch nimm mich mit, Kleines, wieder in dein Herz, dein Feines. Und wickle mich gut ein, damit es nicht heißt, dass ein winziges Tier den König beschmutzt. Ach, wie fehlte mir mein gutes Knie! Ein Fluss, der muss fließen wie Zeit, mal schmal und schnell, mal mächtig und breit. Eine Wiese muss flüstern, Tritt ein Tritt darf sie knistern. Doch dann gibt sie nach, macht alles Gemach. Trommler, ruf mich nur leise. Fluss, fließe recht sanft. Wiese, flüstere und knistere nicht so laut. Mein Tierchen soll schlafen. Dann wächst es und bleibt auch gesund. Ja, so ist es gut. So habe ich etwas Ruhe und kann euch alles erzählen. Also, das Tier dort, im Herzen geschmiedet aus Gold, das auf Rädern rollt, mit einem Türchen dran, das man aufmachen kann, dieses Tier ist das Schönste auf der Welt. Wer es auch ansieht, dem fehlen die Worte. Der staunt nur und sagt ein großes, rundes Oh. Das schöne Tier dort im goldenen Herzen ist das klügste Tier auf der Welt. Es kann sogar sprechen und sagt ein deutliches Wah. Und das ist der Anfang von Wachtelei. Wir üben auch fleißig jeden Tag. Wah, wah, Wachtelei. Wah, wah, Wachtelei. Das schöne, kluge Tier dort im goldenen Herzen ist das sauberste Tier auf der Welt. Es liebt Wasser und Waschen und es riecht nach Kamille. Nur an seine Ohren, da lässt es mich nicht. Kaum nehme ich ein Stäbchen mit Watte dran, schon klappt es sie zu. Ganz fest. Doch ich bin schlau und sage Wunderbares. Ich sage Möhrchen, Rosenkohl, Kraut und Rüben. Da sperrt es die Ohren weit auf und ich kann gut rein. Das schöne, kluge, saubere Tier dort im goldenen Herzen war auch einmal sehr schwer krank. Es war am Rücken verletzt, doch nicht in echt. Ich habe ihm mit Farbe eine blutige Wunde gemalt und dann konnte ich salben, pudern und tupfen und einen dicken Verband anlegen. Ich konnte trösten und singen. Heile, heile, Segen, morgen gibt es Regen. Morgen tut dir nichts mehr weh, ich bin eine Doktorfee. Es liegt auf dem lächelt im Schlaf. Es träumt vom Fressen. Jetzt wacht es langsam auf. Jetzt gähnt es so. Jetzt pupst es. So. Das riecht gut. Jetzt bettelt's nach Futter. Jetzt muss ich schnell weg und viel Futter ran schaffen, sonst wird es wütend. Und der Rosenkohl? Wo ist mein Kraut geblieben und meine guten Rüben? Der muss sich dehnen zum Meer. Und manchmal muss der Fluss sich sehnen so sehr. Eine Wiese muss schweigen, das Gras etwas neigen, besucht sie ein Wind. An Märchentagen darf sie was sagen zu einem herzallerliebsten Kind. Prinzessin Wachtelei mit einem Herzen, das geschmiedet aus Gold auf Rädern rollt, mit einem Türchen dran, das man aufmachen kann. Und dort im Herzen, da wohnt mein Tier und wächst und wächst und ist schon lang nicht mehr froh. Es kann nicht mehr stehen, kann sich nicht drehen, kann nur noch fressen und mich traurig ansehen. Und manchmal, da weint es heimlich in der Nacht. So. Der König knurrt leise. Na ja, solche Herzenssachen, die sind oft ziemlich schwer. Da kann man nichts machen. Keiner versteht mich. Jeder sagt nur, es muss nun mal sein. Entlass dein Tier aus dem Herzen. Keiner versteht, dass ich es nicht kann. Nicht kann. Nicht kann. Ich kann mich nicht trennen von meinem Tier. Alle sind gegen mich. Alle reden auf mich ein. Hier ist es anders. Hier werde ich verstanden. Hier ist es still. Hier ist es gut. Nichts ist hier gut. Nichts ist hier nett. Gleich werde ich wild und spring aus dem Bett. Will nicht mehr murmeln, durch Wiesen fließen, will toben und schäumen und über die Ufer schießen. Gleich steh ich auf und mit mächtigem Knall stürz ich vom Himmel als ein Wasserfall. Warte, lieber Fluss, was fehlt dir? Was regt dich so auf? Gewiss kann ich helfen, ich hab doch ein Herz und wenn Doch keiner konnte mir helfen und ich sehne mich doch so sehr. Die Sehnsucht zieht mich lang, die Sehnsucht zieht mich krumm. Und ich kann sie nicht stillen, steh ich auf und fall um. Nichts hab ich so gesucht, nichts hab ich so begehrt. Ich wünsche mir ein Pferd. Ich will auch alles machen, es immer schön bewegen und auf dem Grunde weiden und am Abend pflegen. Ein Pferd, ach Fluss, du bist doch alt und groß und schwärmst wie ein kleines Mädchen von einem Pferd, von so einem schlanken Wind auf langen Beinen, der durch die Gegend jagt mit Wildschwanz. Kein schlanker Wind, das ist verkehrt, ein dicker Klops auf Stampferbein, so sei mein Pferd. Breit sei der Kopf, noch breiter das Maul, mit einem Stummel als Schwanz, so schön sei mein Gaul. Kein Pferd zum Reiten, kein Pferd für Mägdelein, ein Pferd für den Fluss, ein Flusspferd soll es sein. Sehe ich nun in mein Herz, sehe ich einen dicken Klops auf Stampferbein. Der Kopf ist breit und noch breiter das Maul. Und der Schwanz ist ein Stummel. Ich sehe ein Pferd für den Fluss. Ein Flusspferd ist mein Tier. Und sage ich Fluss, dann leuchten die Augen. Und sage ich Weiden am Grund, dann zittert es vor Freude. Jetzt sehe ich klar und weiß auch, was ich tue und tut es auch weh. Doch ich bin nicht eckig, ich bin auch nicht dreckig. Ich heiße doch nicht Prinzessin Harte Kante. Ich bin rund und fein und heiße Prinzessin Wachtelei. Und ich hab ein goldenes Herz. Leb wohl, mein Tier, tauch in den Fluss und weide am Grund. Und jeden Tag komm ich her und ruf nach dir. Mein Herz bleibt verschlossen. alles rein. Jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Jetzt wird nur noch geheult. Einen Moment noch, dann werdet ihr staunen, wie gut ich weinen kann. Weinen ist ganz leicht. Sich nur etwas umsehen, sich nur ganz allein fühlen. Nur auf die Stille lauschen, die nun für immer und ewig in meinem Herzen wohnt. Die Stille im Herzen klingt gut. Sie macht zärtlich. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Trommelt ganz leise. Taram, taram, taram. Mir wird so wohl. Wie kann das sein? Taram, taram, taram. Und mir wird immer wohler. Das verstehe ich nicht. Ich konnte ihn doch nicht leiden. Und das war's aber viel zu tief. Ich hab doch mein Herz fest verschlossen. Taram, taram, taram. Wie kommt nur der Trommler in mein goldenes Herz? Taram, taram, taram. Jetzt habe ich im Herzen einen frechen Kerl. Taram, taram, taram. Und mir ist dabei so aufgeregt und gut zumute. Taram, taram. Hey Wiese, da gibt's was zu knistern, zu wispern und zu flüstern. Hey Fluss, weidet mein Tier auf deinem Grund? Ach, ihr seid froh, das kann ich verstehen. Hey König, jetzt darfst du wieder brüllen. Doch mein Trommler, den brüllst du mir nicht aus dem Herzen. Ich bin schön Wachtelei mit Pünktchen und Tupfen. Er wird mir trommeln und ich werd ihm hupfen. Danach piep ich ihm die Ohren sauber. Dann werd ich ihn verletzen, nicht richtig, nur mit Farbe. Und dann mach ich ihn wieder gesund. Eins, zwei, drei, Prinzessin Wachtelei hat in ihrem Herzen einen echten Schatz. Der soll dort immer wohnen und hat noch recht viel Platz. Ah, es war eine Jungfrau rund und fein. Die hatte Pünktchen und Tupfen im Gesicht und am Kleid. Und darum hieß sie Wachtelei. Prinzessin Wachtelei mit dem goldenen Herzen. Ein Märchen von Albert Wendt. Prinzessin Wachtelei, Katrin Angerer. Ein König, Jürgen Holz. Ein Fluss, Udo Groschwald. Eine Wiese, Conny Wolter. Musik, Trommler und der Frosch, Lars Rudolf. Schnitt, Hans-Peter Runert. Ton, Holger König. Regieassistenz, Corinna Waldbauer. Regie und der andere Frosch, Wolfgang Rindfleisch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2005. Prinzessin Wachtelei hat das Türchen von ihrem Herzen geöffnet und das Flusspferd in die Freiheit entlassen. Sie ist ja auch nicht Prinzessin harte Kante, sondern eine Prinzessin mit einem goldenen Herzen. Und da drin in ihrem Herzen hat sie jetzt einen neuen Schatz, den Trommler. Und ich glaube, diesmal wird's mit den beiden gut gehen. Das nächste Hörspiel für euch hier bei Kakadu gibt's am Karfreitag. Es heißt Der Entenkönig. In der Geschichte geht's um einen Erpel. So heißt ja das Männchen bei den Enten. Und dieser Erpel hat echt Pech. Bei einem schrecklichen Unwetter verklemmt er sich aus Versehen an einem Abflussgitter im See. Zum Glück rettet ihn ein alter Hofhund in allerletzter Sekunde vor dem Ertrinken. Und dann trägt er unseren schwer verletzten, völlig durchnässten Erpel in seine Hundehütte. Er hegt und pflegt ihn und dabei hilft auch seine alte Freundin kräftig mit, eine liebevolle Legehenne. Die macht sich richtig Sorgen um den kranken Vogel. Den hat's ganz schön erwischt. Tja, knapp gerettet. Du bist ein Held. Er sieht schön aus, unser Patient. Hey, Erpel. Erpelchen, wie heißt du? Redet nicht viel. Klar, er ist einfach zu erschöpft und wahrscheinlich hat er auch schon lange nichts gefressen. Also muss Futter her. Vielleicht haben die Hühner was da, denkt sich der alte Hund, der übrigens Böser Bär heißt. Er geht zum Hühnerstall, öffnet den Riegel und steckt seinen Riesenkopf durch die Luke. Regt euch ab. Ich bin's bloß. Ach so, Böser Bär. Puh. Hast du mir einen Schreck eingejagt? Wie dachte ihr, der Fuchs? Der Fuchs. Ich pass doch auf. Hab doch immer aufgepasst. Ja, fast immer. Was verschafft uns die Ehre deines Besuchs, böser Bär? Banane, ich bräuchte etwas Salat und Körner und sowas halt. Was? Böser Bär? Bist du Vegetarier? Nein. Ich brauch's nicht für mich, sondern für einen Freund. Eine Ente. Habe ich aus dem Teich gefischt. Verstehe ich nicht. Früher hast du Enten gejagt und heute willst du sie füttern. Ist alles okay mit dir? Hör zu. Ich will jetzt nicht diskutieren. Name kann alles erklären. Also, bringt das Zeug rüber und dann verschwindet. Gut gefüttert und gepflegt, erholt sich der kranke Erpel langsam und dann kommt's raus. Er ist nicht irgendein Erpel, sondern der Entenkönig. Das glaubt jedenfalls die Legehenne. Kein Zweifel, der Entenkönig. Aber der große, dicke Kater Carlos ist da ganz anderer Meinung. Entenkönig? Ihr habt sie doch nicht alle. So ein Blödsinn! Ist der verletzte Erpel nun der König der Enten? Oder ist er es nicht? Und wie sieht überhaupt die Krone vom Entenkönig aus? Das verraten wir euch schon bald. Am Karfreitag läuft hier bei Kakadu Teil 1 von unserem Hörspiel Der Entenkönig um 13.30 Uhr. Und Teil 2 könnt ihr dann am Ostersonntag hören. Das ist auch die Zeit, zu der eure Sendung mit dem Vogel morgen wieder in die Woche startet. Dann mit viel Musik, mit einem Bericht über Kinder, die sich für den Regenwald einsetzen und von der Frühlingsblume Bärlauch hört ihr auch.